Ravdonikas und Gurina interpretierten Olenji Ostrow nicht als Zeugnis der Jäger und Sammler des Mesolithikums, sie verorteten es im späteren Neolithikum, der ersten Bauern- und Herdenbesitzer. Sie waren überzeugt, die Zeugnisse des kapitalistischen Sündenfalls auszugraben. In den Gräbern lagen die ersten, so die Annahme, die jenseits des urkommunistischen Paradieses lebten. Hier wollten sie die Geburtsstunde sozialer Ungleichheit und Klassengesellschaft dokumentieren. Dass es keine Hinweise auf die fürs Neolithikum nötigen Haustiere gab, dafür jede Menge Knochen typischer Beutetiere? Kein großes Thema. Dass ich keine Keramikscherbe fand, wird versucht, mit dem Hinweis auf ein Tabu wegzuerklären. Dass Hausbefunde fehlen, störte auch nicht. Entscheidender war, grub man die Anfänge von Ausbeutung und Klassenkampf aus, musste es auch die entsprechenden Bösewichter geben. Wir kennen sie schon, die Schamanen. Sie gehörten laut sowjetischer Doktrin in die Riege der ersten Ausbeuter der Weltgeschichte, weil sie ihre Opfer mit jenem Stoff versorgten, den Lenin in Abwandlung eines Marx-Zitats als Opium für das Volk bezeichnete, die Religion. Insofern konnten die reichsten Gräber per Definitionem nur die der Ausbeuter, der Schamanen sein. Das gab die Ideologie vor. Wir sehen hier die Kehrseite der sowjetischen Eliminierungskampagne gegen den real existierenden Schamanismus Sibiriens. Beide stützen sich gegenseitig. Identifizieren die Archäologen Schamanen als jene, die für den Verlust des Urkommunismus verantwortlich sind, bekämpft die sowjetische Politik sie, um endlich wieder das Paradies des Kommunismus zu errichten. So greifen die Archäologen auf die Erkenntnisse jener zurück, die am atheistisch-kolonialistischen Feldzug in Sibirien beteiligt waren, die sowjetischen Ethnographen. Wissenschaftliche Bedenken? Fehlanzeige. Denn da alle Gesellschaften gesetzmäßig bestimmte Entwicklungsstufen durchlaufen, ist es legitim, Kulturen gleichzusetzen. Mögen sie auch tausende von Jahren auseinanderliegen. Gurina vertrat die Theorie, dass die prähistorischen Gräber von Olenji Ostrow einer Kultur entstammten, die den zeitgenössischen Nganasan entspräche, Rentierhaltern im äußersten Norden Sibiriens. Was von denen zu halten war, gab die offizielle Politik der Sowjetunion vor. Die Nganasan wurden in den 1930er Jahren parallel zu den Ausgrabungen Opfer der stalinistischen Zwangskollektivierung, die Familien enteignet und in Kolchosen gezwungen. Auch die Archäologie stellt sich damit in die Dienste der sowjetischen Ausbeutung und Vernichtung indigener Kulturen.